Ich will ein Schiff kapern, eine Mannschaft in Tortuga suchen, stehlen, rauben, plündern oder anders gesagt mir meine schwarze, heimtückische Seele ausreißen. Ich sagte keine Lügen. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Wenn er die Wahrheit gesagt hätte, hätte er es uns nicht gesagt. Es sei denn, er wüsste, er würde die Wahrheit nicht glauben, selbst wenn er sie sagen würde.